Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Tja, meine Lieben, ich freue mich wieder sehr, hier zu sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das hier ist unsere erste Sendung nach der Osterpause. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und seid in alter Frische wieder alle hier bei uns versammelt. Bei uns ist es alles beim Alten geblieben. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben wir eine offene Telefon-Talkshow. Das heißt, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer auch wie immer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sarah und Sarah ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Sarah. Hallo. Weswegen hast du mich angerufen? Also meine Mutter hat Selbstmord begangen. Deine Mutter hat Selbstmord begangen? Mhm. Ja. Wann ist das passiert? Vor einem halben Jahr ungefähr. Wie alt war deine Mutter? 43. 43 Jahre. Wie hat sie den Selbstmord begangen? Also sie hat sich erhängt. Mhm. Bei euch in der Wohnung oder im Haus? Nee, im Haus von ihrer Oma praktisch. Mhm. Aber also das Haus ist im Moment nicht bewohnt. Also sie ist in das leere Haus gegangen und hat es dort dann getan? Ja. Ja. Und wer hat sie dort gefunden? Mein Vater. Weißt du etwas über die Gründe, warum deine Mutter das gemacht hat? Ja, also sie war depressiv, also hat schwere Depressionen gehabt und ja. Hat sie mal eine Andeutung dir gegenüber oder vielleicht jemand anderem gegenüber gemacht, dass sie mit ihrem Leben ein Ende machen möchte? Also so das Wort selber hat sie jetzt nicht in den Mund genommen. Mhm. Aber ja, also ich habe mich jetzt auch mit dem Thema beschäftigt und also ich weiß jetzt halt, dass ja das eigentlich schon Anzeichen gegeben hätte, auf die man reagieren müssen. Mhm. Du sagst, sie war depressiv, schwer depressiv. War sie in ärztlicher oder psychologischer Behandlung? Ja. Lange schon? Also vor einem Jahr ungefähr vorher hat es angefangen. Mhm. Gab es neben dieser Erkrankung, oder vielleicht war das auch die Ursache dieser Erkrankung, konkrete Probleme auch, die deine Mutter sehr belastet haben in der Familie oder eine Krankheit oder so etwas? Also jetzt Krankheit im Sinne von Krebs oder so nicht. Und ja, Familie, also schwierig zu sagen. So, ich meine, ja, es war vielleicht für sie halt einfach schwer, dass, ja, ich bin 18 und dass wir halt aus dem Haus gehen. Hm. Und bist du die einzige Tochter, das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen Bruder. Wie alt ist der? 16. 16. Mhm. Aber ja, ich meine, ja, man wird jetzt halt einfach irgendwie selbstständiger und das hat sie halt auch oft gesagt, dass, ja, das für sie halt einfach schwierig ist. Und deine Mutter war nicht berufstätig? Nee. Nein. Hat sie euch oder vielleicht dir sogar als Tochter einen Abschiedsbrief hinterlassen? Gar nichts. Nimmst du es deiner Mutter übel, dass sie das gemacht hat? Nee, eigentlich nicht. Weil, also, irgendwo, ja, ich weiß, wie verzweifelt sie war und ich weiß halt auch einfach, dass sie keinen Ausweg mehr gesehen hat und ja, hoffe jetzt, es hört sich bestimmt bescheuert an, aber hoffe, dass es jetzt einfach gut geht, da wo es auch immer ist. Mhm. Du sagst, dein Vater hat sie erhängt aufgefunden in dem leeren Haus. Ja. Erzähl doch mal, wie war die Situation, als du es dann erfahren hast? Wie war das? Also, es war so, dass mein Vater dann eben heimgekommen ist, als er sie gefunden hat. Mhm. Und hat halt gesagt, dass Mama eben tot ist und nicht mehr kommt, nie mehr kommt. Hat er dir oder euch sofort gesagt, was genau geschehen war? Also, dass sich erhängt hat, das nicht, aber also ich wusste, oder ja, irgendwie so intuitiv oder so, weil mir das klar, dass sie Selbstmord begangen hat, das schon, ja. Was war deine spontane Regung, dein spontanes Gefühl, Wie bist du mit dieser Nachricht umgegangen? Also ich war einfach nur geschockt und mein Vater hat mich dann auch in den Arm genommen und ja. Mhm. Und dann kam irgendwann, einige Tage später, die Beerdigung. Ja. Wie hast du das verkraftet? Also, das war dann in der Nacht, also das war ein Abend, wo ich das erfahren habe. Mhm. Dann auch noch ein Arzt da halt an und hat uns dann so Beruhigungsmedikamente gegeben. Mhm. Und die sollte man halt dann auch nehmen und die habe ich dann auch genommen, und, weil sonst hätte ich das, glaube ich, gar nicht durchgestanden. So, ja. Und also mir ist das dann, also ich weiß schon noch, wie das war, aber also ich weiß halt, oder mir kommt es mittlerweile so vor, wie wenn die Beerdigung für mich irgendwie wie ein Film abgelaufen wäre, wo ich gar nicht bei war, also jetzt irgendwie gedanklich oder ja. So. Wie ist das heute? Nach diesem halben Jahr gehst du oft zum Grab deiner Mutter? Ja. Ja. Sprichst du mit deiner Mama auch, wenn du vor dem Grab stehst? Ja, schon, aber es wird jetzt halt immer schwieriger irgendwie, weil ja, weil es jetzt einfach nicht mehr handelt. Also am Anfang, ja, ich meine, ich weiß schon noch, wie sie denkt und was sie jetzt sagen wird in bestimmten Situationen, aber ja, ich lebe einfach nicht mehr mit ihr zusammen und vermisst du sie sehr? Ja. Ja. Wie ist die Stimmung bei euch zu Hause, nachdem so etwas Schlimmes vorgefallen ist? Also mein Vater hat eine neue Freundin. Die, jetzt schon? Ja, nach 6 Wochen hat er es uns gesagt. Hatte er die neue Freundin, hat er die Freundin vorher auch schon, als deine Mutter noch gelebt hat? Ich habe auch den Gedanken gehabt, dass er sie vorher schon gehabt hat. Und er sagt aber nein. Wie ist denn das für dich, wenn der Vater nach nur 6 Wochen dann schon eine neue Freundin hat? Also, wo er uns das gesagt hat, habe ich gar nichts dazu gesagt. Ja. Und jetzt, ja, rückblickend, finde ich es halt einfach zu früh irgendwie. Und spricht ihr denn jetzt überhaupt in der Familie noch über die Trauer und über den Tod deiner Mutter? Oder ist das eher schon... Ist es ein Tabu oder dass man das eher verdrängt? Ja, also er verdrängt total. Er verdrängt es total? Ja. Und sprichst du mit deinem Bruder darüber? Also mein Bruder kann über solche Sachen nicht reden. Also es war schon immer so, also er macht alles mit sich aus. Und ja. Das heißt, du stehst ziemlich alleine da mit deinen Gefühlen und mit deiner Trauer und Traurigkeit. Ja, also ich denke, mein Vater ist auch traurig und mein Bruder auch. Also. Ja, ja, aber ich meine, du kannst dich so gar nicht austauschen mit jemandem darüber, oder? Ja, ist halt schon schwierig, ja. Hast du denn eine gute Freundin oder einen Freund, mit dem du schon ab und zu mal darüber sprechen kannst? Ja, mit einer Freundin ab und zu, ja. Aber du hast ja jetzt auch hier heute angerufen, bei uns, ne, um auch darüber zu sprechen. Ja, schon. Aber macht, ja, bitte? Eigentlich, ja, aus dem Grund, weil es ist halt einfach noch nach wie vor ein Tabuthema und ich finde es halt ganz schrecklich, weil, ja, ich meine, das ist, die Leute, die das machen, die haben alle einen Grund und hast ich finde es einfach schade. Ja, hast du denn den Eindruck, dass du auch schlechte Reaktionen bekommst, in dem Sinne, dass die Leute die Nase rumpfen, die hat sich umgebracht, das war ja früher viel verbreiteter noch als heute. Also, ich sage direkt nicht, aber so, also manche sieht man schon an. Also es ist nicht so, als wäre deine Mutter, ich sage jetzt mal, normal verstorben. Nee, also wir wohnen auch auf dem Dorf und... Na, da ist das dann noch härter, ne? Tabuisierter. Ja. Was ich gerade fragen wollte, weißt du, ob dein Vater sich Vorwürfe macht, dass er vielleicht zu wenig gemacht hat, um deiner Mutter zu helfen? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich verstehe das richtig, dass auch, oder dass der Hauptgrund vielleicht sogar deines Anrufes ist, zu sagen, die Menschen, die sich selbst das Leben nehmen, haben ihre Gründe und man darf darüber nicht schlecht urteilen. Ja. Ja. Und ich finde, man soll, also, ja, auf jeden Fall, wenn dann jemand das macht, dann nicht noch zusätzlich schlecht über den Rede, weil ich denke, den Menschen ging es schon so schlecht genug. Hast du mal irgendwas mitbekommen, dass noch Leute so schlecht vielleicht getuschelt haben über deine Mutti? Jetzt im Nachhinein, nachdem sie schon verstorben war? Nee, aber ich habe das auch total abgeblockt. Also ich weiß ganz genau, oder ja, irgendwann kriegt man dann, glaube ich, so ein Gespür dafür, wer wie denkt und wer das verstehen kann und wer nicht. Und also wo ich das merke, das geht dann einfach aus dem Weg. Also Sarah, ich finde dieses Anliegen sehr richtig und sehr wichtig, dass du hast, dass man wirklich darüber nicht urteilen darf, dass jeder Mensch sicher tiefe Beweggründe hat, warum er das getan hat. Und oftmals ist es ein großes Unglück für alle. Vielleicht hätte es vermieden werden können. Vielleicht ist es aber auch halt das Schicksal dieses Menschen, dass es eben dann ein solches Ende gefunden hat. Hm. Mir tut es sehr leid, dass du deine Mutti so in deinen jungen Jahren verloren hast und so traurig verloren hast. Möchtest du mit meiner Psychologin vielleicht noch mal ein paar Worte reden? Ja. Das ist die Anna. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich wieder zurück. Ja, danke. Ich wünsche alles Gute. Ja, danke. Entschuldigung, ich war ganz aufgeregt, aber... Das macht gar nichts. Das ist auch ganz normal, dass man aufgeregt ist. Alles Gute, liebe Sarah. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, über was Ernstes, was Lustiges, was Gesellschaftliches, was Politisches, was auch immer, ihr könnt das gerne machen, ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Nummer, und wir haben auch eine kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Und der nächste Anrufer, das ist der André, und André ist 19 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo André, hallo. Ja, hallo. Was ist dein Thema? Warum hast du angerufen? Ja, also ich habe da ein Problem. Also meine beste Freundin, die hat sich, glaube ich, in mich verliebt, aber ich habe mich nicht in sie verliebt und ich weiß nicht, wie ich ihr das klar machen soll. Wie lange seid ihr befreundet, ihr beiden? Seit 2 Jahren. Bist du schwul? Nein. Nein. Wie hat denn diese Freundschaft damals angefangen vor 2 Jahren? Wir sind einfach in eine Klasse zusammengekommen. Ja, und dann haben wir halt immer gleich miteinander rumgegangen. Und da war am Anfang auch kein Verliebtsein von dir, von deiner Seite auch nicht dabei? Nein, das Problem ist, sie hat ja einen Freund. Sie hat und hatte damals auch einen Freund? Nee, damals hat sie noch nicht gehabt, aber jetzt hat sie ihn seit einem Jahr. Ich meine so der Anfang war wirklich rein freundschaftlich, da war nicht irgendwas im Hintergrund, dass du sagen würdest, naja, so ein bisschen scharf fand ich sie schon. Nein, die ist auch gar nicht, überhaupt gar nicht mein Typ. Überhaupt nicht mein Typ, also erotisch, tote Hose. Tote Hose, die kann man mir auf den Bauch binden. Ich hoffe, sie hört das jetzt nicht. Nein, das ist ja eh nur Spaß, aber ich meine, das ist mir... Obwohl, eigentlich sollte sie es vielleicht doch hören, weil das ist immer eine gute Therapie, wenn man das so hört. So, dann habt ihr beide 2 Jahre eine richtig gute Kumpel, oder Kumpel ist vielleicht nur zu wenig ausgedrückt, eine richtig gute Freundschaft gehabt. Ja, auf jeden Fall, die haben wir ja immer noch. Oder habt ihr immer noch. Ihr quatscht alles miteinander, bequatscht alles, seid viel zusammen und so weiter. Ja. Hast du eine Freundin im Moment? Nein, zurzeit nicht. Ich habe, also jetzt vor 3 Monaten hatte ich meine letzte gehabt. Mhm. So, und seit wann weißt du jetzt, dass sie auch in dich ein bisschen verknallt ist? Oder vielleicht sogar sehr verknallt ist? Verliebt? Also hundertprozentig wissen tue ich ja nicht, aber ich vermute es. Weil, also wir fahren auch jedes Mal mit dem gleichen Zug. Mhm. Und dann kommt halt an... André, ich hab dich so lieb, und erzählt mir dann immer ein und auch, wenn wir halt über den Schulhof laufen zusammen, dann musst du gleich Händchen halten und... Ehrlich? ...solche Sachen. Aber sie hat einen Freund, sagst du? Ja, seit einem Jahr. Und der Freund ist auch bei euch auf der Schule? Nee, und ja, ist 28 oder so schon. Ach so, 28. Wie alt ist sie? 19. Aber das spricht sich doch dann rum, wenn sie Händchen halten mit dir über den Schulhof läuft, irgendwie erfährt der Freund das doch auch, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, wir auf der Schule sind, das ist so 30 Kilometer entfernt von da, wo sie wohnt. Mhm. Und der ist auch am Arbeiten. Ich glaube nicht, dass er das so mitkriegt unbedingt. Also, sie sagt immer, dass sie dich sehr lieb hat und sie will mit dir Händchen halten. Ja, und immer wenn wir über den Schulhof gehen. Aber nur auf dem Schulhof? Ja, so auch. Auch im Zug halt, kommt sie mal an. Und wie verhältst du dich dann? Machst du mit? Nee, weniger. Also du ziehst dann die Hand zurück? Also während tue ich mich nicht, dann nehme ich mal ganz kurz die Hand und lasse es dann aber nach 2 Minuten wieder sein. So. Weil ich meine, wenn ich die jetzt so wegschubsen würde oder so, das wäre ein bisschen gemein. Geht's denn noch ein bisschen heißer? Gibt sie dir auch vielleicht mal einen Kuss auf die Wange oder so? Das hast du auch schon gemacht. Oder auch noch auf den Mund? Nee, auf den Mund noch nicht. Meine Wange ist ja okay, genau. Kann man ja noch dulden. Ja. Nimmt das zu in der letzten Zeit? Nee, bis jetzt, also das ist immer gleich geblieben. Also es hat erst jetzt so vor 2 Monaten angefangen. Mhm, mhm. Ja, das ist natürlich eine Sache. Das wäre nicht das erste Mal, dass aus guter Freundschaft Liebe wird oder sogar verlangen und begehren wird. Und wenn das nicht beide wollen, ist es immer sehr heikel und kompliziert. Du willst es auf jeden Fall nicht, das habe ich gerade schon verstanden. Ja. Dir können wir sie auf den Bauch binden, erregt sich nichts bei dir. André, weißt du was, du musst ihr das sagen. Wenn das jetzt noch ein bisschen heftiger wird und dir das auf den Geist geht, musst du ihr sagen. Hier, pass mal auf, ich weiß nicht, wie sie heißt. Silvana heißt du. Wie? Silvana. Ich habe den Eindruck, dass irgendwie hier zwischen uns beiden was auf verschiedenen Ebenen läuft. Und dann sprich es an und dann muss sie irgendetwas dazu sagen. Und dann musst du ihr auch klar die Grenze zeigen. Du denkst dir das jetzt so, die weiß das. Aber vielleicht hat sie doch noch Hoffnung. Wenn man verknallt ist, hat man eine rosarote Brille auf und denkt, naja, vielleicht kriege ich den André doch noch rum oder vielleicht passiert dann doch noch was. Du musst ihr das sagen. Nein, es ist ja jetzt nicht so, dass du mir dich regelrecht nachstellst oder so, ne? Nee, aber du fühlst dich ja schon irgendwie unwohl, ne? Ein bisschen. Sonst hättest du dich ja auch gar nicht bei mir gemeldet mit dem Thema. Ja, auf jeden Fall. Ja. Weil ich meine, das macht ihr auch bei keinen anderen so von unseren ganzen Freunden. Mhm. Weil wir genug gemeinsame Freunde haben, dann macht ihr das auch überhaupt nicht. Redet sie denn bei dir auch über ihren Freund und wie das da? Ja. Und wie, was hast du für einen Eindruck, wie das zwischen den beiden läuft? Na, also ich würde nicht gerade sagen, berauschen. Mhm. Redet sie auch über Sex, wie der Sex ist zwischen ihr und dem Freund? Ja. Und der ist auch nicht berauschend? Na, also da sage ich lieber gar nichts zu. Aber ihr redet darüber, du weißt da Bescheid. Ja, auf jeden Fall, ja, weiß ich da Bescheid. André, du musst, wenn dir das jetzt zu heiß wird, musst du es ihr sagen. Ja, ich weiß ja nicht, wie ich das angehen soll, ohne die Freundschaft halt kaputt zu machen. Nee, mach es doch ganz vorsichtig, sag einfach, pass auf, Silvan, ich habe den Eindruck, dass du vielleicht ein bisschen mehr für mich empfindest als nur Freundschaft. So kann man doch so ein Gespräch anfangen. Ja, aber das Problem ist ja noch, sie ist ja auch immer auch noch extrem eifersüchtig, wenn ich jetzt also aus einer Klasse mit irgendjemand anders mal über den Schulhof laufe. Ja, umso wichtiger ist es, dass du das sagst. Umso wichtiger ist, dass du das aussprichst. Und da musst du sagen, dass sie für dich eine tolle Freundin ist und der beste Kumpel oder was weiß ich alles, aber dass erotisch und liebesmäßig nichts läuft. Und dann musst du mal gucken, wie sie darauf reagiert. Wenn sie darauf zickig oder böse oder gar gekränkt reagiert, dann ist es der Beweis, dass du mit deiner Vermutung recht hast. Ja. Also, such das Gespräch, André. Ja, okay. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Sascha, 21 Jahre. Guten Morgen. Hallo Sascha. Ja, hallo Domian. Warum rufst du an? Ich habe ein ganz großes Problem. Erzähl. Ich war am Samstag mit einer Freundin in der Altstadt. Wo, in welcher Stadt? In der Altstadt in Köln. In Köln, ja. So, und sie hatte auch noch eine Freundin dabei gehabt. Mhm. Ja. Und hatte, ich kam dann aus dem Internetcafé mit, war dann am Heumarkt ausgestiegen und sie kam mich dann abholen. Mhm. So, hat mir dann auch gesagt, no, sieht ja ganz nett aus, hat mir aber noch nichts weiter so gedacht, so, weil ich in der letzten Zeit so ziemlich viel Pech hatte mit Frauen. Mhm. Naja, man kam dann direkt schon so offen auf mich zu, so, und hallo, und haben dann direkt auch ein super Gespräch gehabt, waren dann Dart spielen gewesen halt mit mehreren Leuten. Ja. So, und dann habe ich halt aber auch erfahren, dass sie seit 2,5 Jahren schon eine Beziehung hat. Diese neue Frau, die du ja gerade kennengelernt hattest. Genau. Ja. Mhm. So, und ich meine, das war ja noch nicht so das Problem, weil so am Anfang war ja so mein Gefühl, sag ich mal, eher nur so rein freundschaftlich bedingt. So, hat einen guten Draht zueinander, aber mehr auch noch nicht. Das kam dann erst alles so... Zwei Stunden später, nachdem du 10 Kölsch getrunken hattest. Nö, ja, das kam dann so, wir waren dann noch unterwegs, weil ihr Ex-Freund, also sie hat heute mit ihm Schluss gemacht, war dann auch noch dabei und da war das, sag ich mal, eher noch so der distanziert. Das kam dann erst, nachdem dann ihr Freund, also Ex-Freund jetzt, ging dann mit seinem Kumpel dann weg, waren noch alleine da, haben dann noch Dart gespielt, dann haben wir dann irgendwann gesagt, so wann war das? 12:30 morgens oder so, Sonntagmorgens dann, haben wir gesagt, ja, was machen wir noch? Da haben wir gesagt, ja gut, dann lass uns mal in die Altstadt gehen, mal gucken, wo noch was auf hat, gehen wir noch was trinken, was so feiern so. Mhm. So, dann ist die Frau mitgegangen. Ja. Und da war ihr Freund, Freund auch dabei? Nee, der war dann weg. Der war weg. Schon mit dem Kumpel dann schon gegangen. Okay, du bist also mit anderen Leuten und dieser Frau, die du ja frisch kennengelernt hast und die dir gefallen hat, zu später Stunde noch in die Kölner Altstadt gegangen. Genau. Was ist dann passiert? Und dann sind wir uns dann halt da näher gekommen, so, dann... Was heißt das? Geknutscht? Also nur normal geküsst. halt so und dann Arm in Arm und Händchen so gelaufen, so halt. Das heißt, was heißt denn normal geküsst? Was ist denn unnormal? Also kein Zungenkuss. Kein Zungenkuss, achso, okay. Ja. So und naja, und dann ging das halt so noch, haben uns dann wirklich dann super verstanden. Ja, und dann ging das dann so Straßenbahnhaltestelle, fing es dann halt schon irgendwie halt so an, hat sie dann gesagt, ja, ich weiß nicht und bin ja jetzt 2,5 Jahre mit meinem Freund zusammen und wusste halt irgendwie nicht, jetzt, was er machen sollte. Ja, dann hat man dann halt nicht dann nach Hause gefahren, sie dann auch nach Hause, ich war dann erst morgens um 5 zu Hause, musste sie dann erstmal direkt anrufen, haben dann vorher die Handynummern ausgetauscht. Das haben wir quasi die Anfänge genau erfahren. Das Ganze liegt ja erst 2 Tage zurück. Mhm. Wir reden jetzt von Samstagnacht. Genau. Da war die Frau noch mit einem Mann zusammen, mit dem sie damals, also das heißt am Samstag, noch schon seit 2 Jahren zusammen war, über 2 Jahre. Genau. Was ist der Stand der Dinge jetzt heute? Heute Montag, heute Dienstag? Das, ja, also nicht das Problem. Also ich meine, da war ich erstmal sehr überrascht, hat sie mit ihrem Freund Schluss gemacht, weil die stand erst noch so zwischen ihrem Ex-Freund und mir. Ich meine, gut, habe ich gesagt, kann ich auch irgendwie verstehen, weil es dann halt... Aber was ist das für eine Geschichte? Sie stand zwischen dem Ex-Freund und dir. Die hat dich gerade, ich entschuldige mal, so ein bisschen in einer Bierlaune kennengelernt und... Nee, sie hat ja nichts getrunken gehabt. Das war alles nicht... Ist ja egal, aber ein paar Stunden kennengelernt. Da steht man doch nicht zwischen einer 2-jährigen Beziehung und jemandem, den man gerade mal 2 Stunden kennengelernt hat. Naja, weil sie hatte mich gesehen, hat sie dann mir erzählt und hat sich da direkt Hals über Kopf in mich verliebt. Was ist denn der Stand der Dinge heute, jetzt? Das Problem ist, sie redet nicht mit mir. Wir hatten jetzt gerade, bevor ich bei euch angerufen hatte, noch mit mir SMS-Kontakt gehabt. Da ist auch nichts mehr. Weil sie mir halt auch erzählt hatte, so von ihrer Jugend halt so, weil ich kenne ihre Lebensgeschichte nicht, würde ich auch nicht jeden Tag nach 2 Tagen auftischen. Und irgendwie kam sie dann jetzt so, ja, tut mir leid, ich kann mit dir jetzt nicht mehr am Telefon reden. Ich habe dich zu sehr verletzt. Dann habe ich gefragt, wie, du hast mich verletzt. Du hast ja gar nichts Schlimmes gesagt. So, und jetzt redet sie nicht mit mir und jetzt hat sie sich völlig zurückgezogen und kriegt aber absolut. Also das Problem für dich ist jetzt, dass du nicht kapierst, dass die ihren Freund verlässt? Nein, das nicht. Also, warum sie jetzt sagt, dass sie mich verletzt hätte, sie hat mich nicht verletzt. Ja, ich finde das Ganze komisch. Sie verlässt Hals über Kopf ihren Freund, weil sie dich ganz kurz kennengelernt hat. Und jetzt hat sie den Eindruck, dass sie dich verletzt hat. Da weiß ich auch nicht, was mit der Frau los ist. Sascha, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Er versteht schon Frauen. Was? Er versteht schon Frauen. Naja, aber das ist doch schon eine komische Geschichte. Eigentlich ist ja, das kann, eigentlich kann man das ja gar nicht so ernst nehmen. Man trennt sich nicht von jemandem, wenn da nicht schon ganz viel im Argen liegt. Ja, nur ja, wegen genau, einem. Das war ja schon so, weil sie hatte mir so halt auch schon ein bisschen so ihre Beziehung jetzt mit ihrem jetzigen Ex-Freund so halt erzählt, dass sie die letzte Zeit nur noch am Streiten waren und halt... Ja gut, aber du spielst ja, glaube ich, eine ganz kleine Rolle. Du bist da irgendwie nur der kleine auslösende Funke für irgendwas. Bist du denn so ein bisschen in die verliebt? Sofern man das überhaupt sagen kann, nach so kurzer Zeit. So spät, deswegen seit Samstag habe ich auch kaum geschlafen, weil ich mir halt jetzt voll im Kopf so... Ja. Wie ich sie da jetzt, sag ich mal, unterstützen kann, oder... Du kannst überhaupt gar nichts machen im Moment, du lässt schön die Finger davon im Moment und wartest ab, lässt die Dame mal kommen. Die weiß ja, dass sie bei dir offene Türen hat, ne, vermute ich mal. Du hast ihr signalisiert, dass du sie schon sehr nett findest, oder? Ja, das auf alle Fälle. Ja, so. Und wenn sie jetzt nicht mit dir reden will, na gut, dann redet sie erstmal nicht. Dann warte erstmal ein bisschen ab, warte mal eine Woche ab noch und guck, kannst dich ja in der Woche nochmal melden. Und auch mal um eine Erklärung bitten, was sie damit meint, mit dem Verletzt... Dass sie dich verletzt, was für ein Quatsch. Das habe ich ja schon probiert, nur da kam nichts. Ja, dann jetzt mal Ruhe, schlaf du dich mal schön aus, komm mal zur Besinnung und in einer Woche kannst du nochmal anrufen, wenn sie sich vielleicht nicht bis dahin auch gemeldet hat. Mhm. Mehr kann man nicht sagen im Moment, klare Sache. Ja. Beziehungsweise eine unklare Sache ist das, aber was willst du tun? Und mach dich nicht zum Hansel, indem du da 1000 Mal jetzt anrufst oder SMS-Nachrichten schickst. Mhm. Also abwarten. In einer Woche nochmal anrufen. Alles Gute, viel Glück. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt geht's weiter. Ich frage meine Regie mit Thomas. Und Thomas ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Thomas. Hallo Domian. Erstmal ein Kompliment an deinem Team und an deine Sendung. Ich bin voll Fan von dir. Wir bedanken uns herzlich. Ja, alle sehr nett. Ja, sehr nett. Also um was geht's? Mein Thema ist ein bisschen schwierig. Es geht um einen positiven Partner. Also ich habe einen positiven Partner gehabt. Also damit meinst du HIV-positiv? Ja, HIV-positiv. Habe ihn im Januar 2000 kennengelernt. Mhm. Eine ziemlich lange Geschichte. Hab mich also Hals über Kopf in ihn verliebt. Mhm. Hab ihm das auch recht schnell zu verstehen gegeben. Er hat da auch drauf reagiert und die erste Zeit ist das auch recht gut gelaufen. Mhm. Bis ich dann irgendwann festgestellt habe, dass er mich betrügt. Mhm. Hinter dem Rücken. Hat er denn dir von Anfang an gesagt, dass er HIV-positiv ist? Ja, so circa nach einer Woche, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Für mich ist da kein Problem. Ich kann da recht gut mit umgehen, habe da auch ein bisschen Erfahrung, weil ich schon mal ehrenamtlich in einer AIDS-Hilfe mitgearbeitet habe. Weiß also, dass man da Safer-Sex betreibt, ist allgemein überhaupt bekannt und war also kein Thema. Er hat vielleicht im ersten Moment gedacht, es käme eine andere Reaktion von mir. Aber umso schöner. Ja. Ne, umso besser, wenn du damit locker umgehst und es ist gut, wenn man ehrlich das auftischt und dann sich arrangiert. So, jetzt wart ihr, als er fremd gegangen ist, wart ihr da schon richtig Das war schon recht schnell danach, als wir uns kennengelernt haben. Wart ihr da schon richtig zusammen? Ja, also vom Gefühl her, von meiner Seite aus und was von ihm erwidert worden ist, ob das jetzt ehrlich gemeint ist, das kann ich im Nachhinein gar nicht mehr so nachvollziehen. Von meiner Seite aus war es ehrlich gemeint. So, was ist jetzt heute das Problem? Das Problem ist bei mir ganz einfach, wir sind immer wieder aufeinander gekommen. Das heißt also, ich habe mich schon ein paar Mal versucht, wieder von ihm zu trennen. Ich schaffe das einfach nicht. Vielleicht bin ich da zu sozial eingestellt. Also, ich fahre auch gerne zu ihm hin, aber er betrügt mich immer wieder. Moment. Du bist zu sozial eingestellt, um dich nicht von ihm zu trennen? Ja. Nennt man das heutzutage auch? Ja, ist blöd ausgedrückt, aber... Nein, spielst du damit auch auf seine... Er unterdrückt zum Beispiel auch meinen Freundeskreis. Ich kann ihn nicht mehr mit in meine Familie reinnehmen. Wieso bist du zu sozial eingestellt, ihn zu verlassen? Was heißt das? Ja, erklär mir das. Nicht. Vielleicht, weil er positiv ist, weil ich Angst habe, vielleicht oder im Hinterstübchen habe, dass ich Rücksicht drauf nehmen müsste, weil er das halt ist, ihn... Also die ganze Geschichte geht jetzt ein gutes Jahr, ne, kann man sagen. Ja, und es ist immer ein Für und ein Wider. Im letzten Jahr haben wir natürlich auch viel miteinander mitgemacht. Ich habe einen kranken Vater gehabt, da ging das in der Beziehung nicht so, dass ich mich immer regelmäßig nur um ihn kümmern musste. Du sagst, er ist HIV-positiv, ist die Krankheit ausgebrochen? Nein, die Krankheit ist nicht ausgebrochen. Er macht jetzt, seit letztes Jahr im April hat er mit Therapie begonnen, er nimmt Medikamente ein, wo ich auch ein bisschen mir den Schuh anziehe, ihn dahin gebracht zu haben, weil er das eigentlich gar nicht wollte, aber für ihn es besser war, wegen seinen Werten und man kennt jetzt, das alles. Ja, jetzt ist das seit einem guten Jahr eine Liebesbeziehung mit viel Hickhack, mit hin und her. Viel Hindernis, Und er geht auch immer, Domian, wenn ich das mal so sagen muss, wenn ich mich dann zurückziehe und sage, ich brauche mal ein paar Tage Auszeit, dann geht er unter die Gürtellinie. Er holt Dinge, die ich ihm erzählt habe von mir, die privat sind, die vor seiner Zeit gewesen sind, weil ich eigentlich eine Vertrauensbasis auf die holt er dann immer wieder raus. Ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Würdest du sagen? Ich liebe ihn immer noch. Also du das steht außer Frage. Würdest du, oder sagst du auch ganz klar, der liebt mich auch? Ist dir das klar? Ja. Sagt er dir das? Ja. Und wenn du ihm dann so etwas vorhältst und ihm klar machst, wie sehr du auch unter diesem Verhalten leidest, wie reagiert er darauf? Dann wird er böse. Ich erzähle dir jetzt mal eine Story. Ich habe im letzten Jahr meinen Vater verloren. Er ist nach 8 Monaten schwerer Krankheit an Krebs gestorben. Der ist im September verstorben. Er war da für mich da, keine Frage. War für ihn eine sehr schwierige Situation, weil mein Vater ist in einem Hospiz verstorben. Er war für mich da, keine Frage, ganz wunderbar, aber dann sind so Dinge, dann ist er wieder fremdgegangen, ich habe mich wieder zurückgezogen, da sind so Sachen mit Kontaktanzeigen gelaufen, die von Freunden darauf aufmerksam gemacht worden sind. Verstehe, also es geht... ich immer wieder verziehen habe und gesagt habe... Es geht hauptsächlich, es geht, das was dir am meisten zu schaffen macht, ist die Fremdgeherei. Verstehe ich das richtig? Ja, wie oft ist er denn fremdgegangen jetzt in diesem guten Jahr? Häufig. Ja, das habe ich schon verstanden. Sag mir mal eine Zahl, damit ich das noch besser einstufen kann. 10, 15, 20 Mal. Wow, das ist natürlich hart. Ja. Das ist natürlich hart. Und du bist dir zum Beispiel mal sagen, nach 21 Tagen habe ich ihn einen Sonntag in einer Sauna erwischt. Und dann wollte er mir an diesem Tag weismachen, dass in dieser Sauna nichts passiert ist und jeder von uns weiß, was in so einer Sauna abgeht. So Thomas, darüber, pass mal auf, jetzt will ich mal sagen, darüber redet man nicht mehr lange. Da handelt man. Da sagt man dem jungen Freund, pass mal auf, Liebe hin, Liebe her, wenn sich das nicht verändert, wenn du mich permanent so weiter verletzt, kann ich nicht glauben, dass du mich liebst. Dann lassen wir beide das. Punkt. Punkt. Kein Aber. Das kannst du doch nicht mit dir machen lassen, Thomas. Was ist denn das für eine Beziehung? Ja. Wenn der vielleicht 15, 20 Mal fremdgegangen ist in einem Jahr und du bist ihm absolut treu? Ja. Ja. So, da würde ich keine Silbe mehr diskutieren. Ich habe versucht zu betrügen, Domian. Das ist mir noch nicht mal gelungen. Das ist das Allerschlimmste. Ja, es ehrt dich ja auch. Ich kann irgendwo hingehen und das mit Zwang machen, das geht in die Hose. Nee. Ich habe schon Typen abgewiesen. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich bin mit den Thomas, gar nicht da. Thomas, das ist ja auch nicht der Weg. Und das ist ja auch gut so. Das ist, ehrt dich ja auch, dass du das nicht kannst. Also nochmal, da gibt es nichts zu reden. Da muss man handeln. Punkt. Und da musst du auch hart sein. Da musst du auch eine harte Gangart anstreben. Ja. Ich habe den Eindruck ein bisschen, dass du auch sehr mit dir machen lässt, ne? Ja. Richtig. Und von wegen soziale Ader, also das würde ich in diesem Falle überhaupt nicht gelten lassen. Das berechtigt ihn nicht, dich so schlecht zu behandeln. Ja. Also, ich hoffe, dass du so viel Kraft hast und Power hast, gegenüber ihm so aufzutreten. Ja. Alles Gute. Okay. Mein Lieber. Danke, du. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr und 31 Sekunden. Päuschen. Uhr 32 und 22 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch hier bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema: In diesen Menschen habe ich mich getäuscht. Wenn ihr mal so zurückdenkt oder vielleicht auch in die direkte Vergangenheit euch erinnert, in welchem Menschen habt ihr euch am meisten getäuscht bisher? Das ist das Thema morgen hier bei uns. Ich bin verbunden mit Björn und Björn ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Björn war 17 Jahre alt, ist es vielleicht noch immer. Dann machen wir weiter mit Gabriela, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi Domian. Gabriela, was ist dein Thema? Ja, ich stehe vor einer super schweren Entscheidung. Erzähl. Und zwar, es geht um die Tochter meiner besten Freundin. Mhm. Und ich bin mit meiner Freundin aufgewachsen, von Kindesbeinen an. Und sie wurde also sehr kurz gehalten. Wir sind Italiener, ne? Mhm. Italienerinnen. Und dadurch habe ich auch mal eine Woche dort übernachtet oder so. Also wir sind sehr, sehr eng befreundet gewesen und sind es noch. Mhm. Das Problem ist, meine Freundin ist mit 11 Jahren sexuell missbraucht worden von ihrem Vater. Mhm. Und sie hat es mir damals erzählt. Ich habe es meinen Eltern nicht gesagt, weil dann hätten sie mir halt verboten, da noch hinzugehen zu ihr nach Hause. Und sie kam ja kaum aus dem Haus raus. Also der Vater hat ja sogar den Schulweg zeitlich abgemessen, also wie lange sie jetzt braucht für den Schulweg, er war ja mittags immer da und so, also es war ziemlich übel, also habe ich meinen Eltern nichts gesagt. Mhm. Sie scheint es total vergessen zu haben. Mhm. Ich meine, der Vater hat es ja auch noch bei anderen probiert, also sie hat sonst außer mir keinerlei Freundinnen gehabt. Ist das irgendwann mal ans Tageslicht gekommen? Ja, eben nicht, ich bin die Einzige, die es weiß, mhm. glaube ich zumindest, mhm. dass ich die Einzige bin, die es weiß, die Mädchen, die da, die Freundinnen, die sie kurz Zeit ich hatte da mit 11, 12, 13 Jahren, die sind ein, zweimal gekommen und dann sind die nie wiedergekommen. Der hat ja auch mich auch versucht zu befummeln und so. Also es war schon ziemlich übel mit den Menschen. Und das Problem ist jetzt nur, sie hat jetzt eine 10-jährige Tochter, ein ganz aufgewecktes, bildhübsches Mädchen, aber meine Freundin, also wir haben jetzt seit 26 Jahren nicht mehr darüber geredet. Und meine Freundin scheint es völlig vergessen zu haben. Absolut, weil sie schickt, also sie lebt jetzt wieder in Italien seit ein paar Jahren. Und sie schickt ihre Tochter regelmäßig, also die haben ja 3 Monate Sommerferien, ne? Zu dem Opa. Zu dem Opa 2 Monate, immer zu dem Opa. Bisher habe ich immer gedacht, naja, sie ist noch nicht so alt, sie ist noch nicht so alt. Dann habe ich versucht, so im anzuklopfen, um zu gucken, ob meine Freundin sich vielleicht doch noch irgendwie dran denkt. Also so, es gibt ja Anlässe, wenn irgendwas passiert. Sag mir mal nochmal, wie lange das damals gedauert hat, der sexuelle Missbrauch, wie lange der vorgehalten hat. Tja. Weißt du das? Also mindestens 2-3 Jahre. Aber sie muss es vollkommen vergessen haben, weil sie ist wirklich eine Bilderbuchmutter. Wie hast du das denn eigentlich erfahren? Sie hat es mir erzählt. Und ich habe sie geglaubt, weil er hat es ja bei mir... Sie hat es von sich aus erzählt? Oder hast du irgendwie, ist dir damals irgendwas komisch vorgekommen und du hast... Nee, sie hat ja keine... Ich sag ja, also der Vater hat es ja bei allen möglichen... Also er hat es ja auch bei mir probiert und so. Und wahrscheinlich, es war so, dass sie halt überhaupt keine, aus dem Grund wahrscheinlich keinerlei Freundinnen hat. Warum hast du das denn, wenn er das auch bei dir probiert hat, deinen Eltern nicht erzählt? Ja, das habe ich ja gesagt. Ich hatte Angst, dass ich dann, wenn meine Eltern das, also meine Mutter ist noch, also sie ist hochexplosiv, die Frau, ja. Und wenn ich das erzählt hätte, also A, hätte er, also meine Freundin wollte es auf gar keinen Fall jetzt erzählen. Und ich hätte auch, also ich habe einfach Angst gehabt, dass ich dann Freundschaft zu ihr, weil sie durfte nirgendwo raus, sie durfte nicht mal einkaufen gehen, damit sie nicht auf die Straße geht. Und so, das ist eine sehr schlimme Sache, die in der Vergangenheit liegt. Ja, darum geht es eigentlich. Dir geht es jetzt hauptsächlich darum, dass der Mann sich an der Tochter deiner Freundin verliebt. Genau. Gabriela, was gibt es da für einen Weg? Ja, eben. Da gibt es eigentlich nur diesen einen schweren Weg, der dir wahrscheinlich sehr unangenehm ist, dass du mit deiner Freundin dieses Thema nochmal ansprichst. Ja, aber pass auf, ich habe zum Beispiel so versucht, bei so manchmal, es gibt ja, wenn mal wieder in den Nachrichten irgendwas kommt, ne, von einem sexuellen Missbrauch oder so, da habe ich das als Anlass genommen, um mit ihr so irgendwie allgemein mal drüber zu reden, um zu gucken, ob da noch irgendwie, und sie redet da völlig, zwar sehr empört darüber, aber nicht irgendwie betroffen persönlich. Und dann habe ich einen sehr guten Freund von mir, ist Neurologe und hat so eine Zusatzausbildung, Psychiater oder so, den habe ich mal gefragt, was ich denn da tun könnte. Da hat er gemeint, auf gar keinen Fall direkt damit konfrontieren, wenn es nicht von sich auskommt. Tja, aber ist was mache ich mit dem? Das ist sicher ein guter Ratschlag, wenn es allein um die Frau geht, aber dann geht es ja auch um das Kind. Das ist ja das Problem. Und ich weiß echt nicht, sie scheint es vollkommen vergessen zu haben. Oder ich kann also vergessen. Pass mal auf, ich würde jetzt mal ich sage jetzt aus meinem Laienverstand heraus, also bei aller Rücksicht und allem Verständnis, dass man einen Menschen, der so etwas erfahren hat, nicht direkt damit konfrontiert und so weiter, mag alles stimmen. Aber da Gefahr im Verzug ist und dieses Kind vielleicht das Gleiche nochmal durchmacht, was die Mutter mit durchmacht, würde ich so sagen, du musst mit der Frau reden. Du musst klar das auf den Tisch legen. Aber ich will vorsichtig sein. Ich möchte, dass ein fachkundiger Mensch, nämlich meine Psychologin, dir darüber mal auch noch ihre Meinung sagt. Ja, und weil ich zerbreche mir echt schon, ich weiß, der Sommer steht vor der Tür und ich bin schon wieder seit Januar, Februar bin ich schon wieder ständig, also das beschäftigt mich immer mehr, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ja. Deshalb. Ich fühle mich auch schuldig, so ein bisschen, wenn ich da nichts tue. Also. Okay, also ich kann dir nur so meine spontane Meinung, meine persönliche Meinung sagen. Aber ich bitte dich, mit meiner Psychologin jetzt darüber zu sprechen. Okay. Das übliche Verfahren, du legst auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja. Ich hoffe, ihr findet eine gute Lösung. Ja, hoffentlich. Danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Jetzt haben wir den Michael. Michael ist 28 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Michael, was ist los? Ja, und zwar habe ich eine junge Frau halt kennengelernt. Ich habe eine Anzeige damals reingesetzt in die Zeitung vor einem Monat. Ja? Und wir haben uns dann... Michael, du machst mal bitte dein Radio oder dein Fernseher ganz leise. Ja, Moment. Sonst nervt es mich so sehr, wenn ich das immer so höre im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob ihr das draußen auch hört. Ich höre immer so ein Hall dann auf meinem Kopfhörer. Jetzt besser? Jetzt ist es besser, genau, ja. Gut. Also du hast eine junge Frau kennengelernt, nachdem du eine Annonce aufgegeben hast. Eine viel jüngere Frau. Du bist eine viel jüngere Frau. Nein, sie war 23. Ah ja, sie. Das geht. So, und ich bin halt seit 2,5 Jahren verwitwet, habe eine 3-jährige Tochter und habe danach erstmal gar keine Beziehung mehr geführt, weil mir auch nicht dazu Mute war. Und Darf ich dich mal eben kurz fragen, wie es passiert ist, dass du so jung verwitwet bist? Also es ist damals halt so gewesen, wir haben 7 Stunden vorher circa noch die Urlaubsplanung gemacht und haben damals noch gefeiert, sind mit einem bekannten Pärchen noch tanzen gewesen. Du und deine Frau? Ja, genau. Mhm. Und circa 8 Stunden später bin ich aufgewacht und da war meine Tochter im Kraken. Und ja, da lag meine Frau tot bei meiner Tochter im Kinderzimmer. So. Was? Jetzt habe ich nicht verstanden. Da lag deine Frau? Tot bei meiner Tochter im Kinderzimmer. Ach. Genau. Wie alt war deine Frau? Meine Frau, die war damals genauso alt wie ich, das ist circa jetzt 2 Jahre, also 2,5 Jahre her ist das jetzt. Also 25? Genau, genau. Und was war passiert? Warum war sie verstorben? Also, ich habe mir eine Obduktion machen lassen, da kam der dabei raus, also Herzmuskelentzündung, entweder verschleppte Grippe. Eine Herzmuskelentzündung? Ja, entweder verschleppte Grippe oder die damalige Schwangerschaftsvergiftung, die sie hatte. Ach so, und dann kommt es zu einem so plötzlichen Tod? Ja, genau. Also man kann sich eine Grippe holen quasi und wenn man sie nicht auskuriert, da kann man sonst sterben. Mhm. Ja. So, das liegt über 2 Jahre zurück jetzt, hast du gerade gesagt. Und jetzt nochmal zu deiner Hauptgeschichte, weswegen du angerufen hast. Du hast also diese junge Frau kennengelernt über eine Annonce. Genau. Und das erste Treffen ist also total negativ ausgefallen und da hat sie mich auch gleich schon so tierisch beleidigt, aber ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der jemand was krumm nimmt und da hat sie richtig gemeint, ja, ich würde irgendwie magersüchtig aussehen, obwohl ich denke mal bei 1,85 und 85 Kilo kann man nicht davon reden. Nee, ich bin noch weniger wiegig als du dann. So, und ja, das hat natürlich halt auch ein bisschen was gedauert, dann sind wir natürlich auch zusammengekommen und ich arbeite halt für ein Softwareunternehmen halt in Köln. Mhm. Und ja, ich habe dann natürlich noch mal länger gearbeitet und dann sagte sie, ja, ich würde ihr fremd gehen und wahrscheinlich würde ich mir eine andere Dressierung machen. Und wie lange war es denn überhaupt zusammen? Ein Monat. Und da hat sie dir gleich die Hölle heiß gemacht. Genau, ja. Von vornherein direkt schon so. Und das hat mich dann irgendwann so fertig gemacht, ich habe es lange ausgehalten, einen Monat. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr und ich will auch nicht mehr. Und dann waren wir in der Disco gewesen und dann meinte sie, ja, sie hätte direkt auch schon wieder einen neuen Nachschub. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich möchte nicht mehr. Obwohl ich schon eigentlich irgendwo gerne eine Beziehung möchte. Wie lange liegt denn dieser eine Monat jetzt zurück? Jetzt? Mhm. Ein Monat. Ein Monat? Mhm. Ja. Und warum rufst du jetzt heute an bei mir? Ich habe dich schon öfters versucht anzurufen, aber bei dir kommt man ja so schlecht durch. Das stimmt, ja. Ja, was ist der Hauptanlass heute, dass du angerufen hast? Genau. Nee, ich frage dich, was ist der Anlass, weswegen du angerufen hast? Ja, um mit dir mal darüber zu sprechen, was man da machen kann, weil... Aber du hast dich doch schon getrennt von der Frau, ne? Ja, wir haben halt also nochmal miteinander telefoniert. Ich habe auch vorher mit ihr nochmal versucht zu reden, aber sie hat irgendwie Ängste und da hat sie halt so... Na gut, Moment, aber da ist die Sache doch schon erledigt. Was gibt's da zu reden noch? Ja, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie würde schon gerne nochmal... Aber du willst, es geht doch jetzt um die Frau, es geht jetzt um dich. Was doch, ich würde schon gerne. Es ist nur so, dass mich das so fertig gemacht hat. Aber wenn du sagst, ich würde schon gerne, das heißt ja man... Ich liebe die Frau irgendwo immer noch. Mhm. So, und es ist halt so, sie hat mich damals so fertig gemacht. Und nachdem ich Schluss gemacht habe, habe ich gesehen, dass da doch irgendwo eine Verbindung zwischen uns war. Was macht denn diese Verbindung aus? Was ist es denn? Erklär mir das mal. Ich habe ja bisher nur Negatives gehört. Ja, gut, ich weiß nicht. Wenn was war, sie war halt doch schon mal irgendwo für mich da, oder wenn ich irgendwelche Probleme hatte oder sonst irgendwie da Sachen, wo wir drüber gesprochen haben, dann schon. Aber gut, es waren auch viele negative Sachen dabei gewesen, wie du jetzt schon sagtest. Mhm. Ich will das Positive hören. Also du bist ja bescheiden, wenn das das Einzige ist, was du gerade so gesagt hast, das kann dir ja eigentlich jeder gute Bekannte erfüllen, oder? Ja, nee, du hast schon recht. Du hast schon recht. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch dafür zu viel reingehangen, weil ich bin ein Mensch, der sich halt auch, wenn ich eine Beziehung führe, mich auch da reinhänge und nicht so jemand bin wie andere, dann naja, guck mal. Ja, mag ja gut sein, mag ja sein. Aber wenn man muss vorsichtig mit den Worten umgehen. Du sagst, ich liebe diese Frauen auch. Was Liebe? Und da musst du mir auch erklären, was das für dich bedeutet, Liebe. Ja, nee, du hast schon klar. Also ich denke mal, dass wahrscheinlich für mich mehr dabei war, denke ich mal, wie sie. Wie für sie, denke ich mal, jetzt im Nachhinein. Ich frage dich ja nicht im Nachhinein. Ich frage dich, was jetzt noch an sogenannter Liebe da ist und was das ausmacht. Also ich vermisse sie irgendwo schon ganz stark. Irgendwo, weiß ich nicht. Was ist, nennen wir mal eine Eigenschaft, Nein, fangen wir an. Halt. Was vermisst du an ihr? Was vermisst du, das, was ist etwas, wo du sagst, das ist eine Charaktereigenschaft, die ist mir sehr wertvoll, die ist was sehr, sehr, sehr, sehr Wichtiges für mich, was sehr, sehr qualitativ Hohes. Also eigentlich auch ihre Offenheit, die sie eigentlich sonst hatte. So auch jetzt nicht nur außer den Sachen, die jetzt da gewesen sind, wo sie mich da so beschuldigt hat, sonst war sie eigentlich immer auch sehr offen gewesen und wir haben auch eigentlich über sonst alles gesprochen. Egal, was es jetzt war, was über meine Probleme oder sonstige Sachen, über Kinder, über meine Kinder, über ihre Kinder. Ja. Vielleicht hänge ich da auch noch, vielleicht mache ich mir da jetzt zu viele Gedanken drin, denke ich mal, ich weiß es nicht. Überzeugt mich nicht so, Michael, also so nach dem, was du gerade erzählt hast. Sagen wir so, ich bin auch kein Mensch, der gerne alleine lebt. Aha. Das auch, vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer, dass du einfach nicht alleine sein kannst. Denke ich auch mal, also das sage ich auch selber schon. Und dass du deshalb auch deine Ansprüche unter Umständen ziemlich runterschraubst, nur damit du nicht alleine bist. Also ich denke mal, ich sehe nicht super hübsch aus, aber ich sehe auch nicht hässlich aus, denke ich mal. Aber ich bin auch kein Mensch, der, ich sitze hier manchmal tagelang oder was weiß ich, zum Beispiel wie heute Abend auch immer den Abend zu Hause, habe auch nicht sehr viele Freunde. Michael, was meinst du, wie viele Menschen tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang alleine sind? Also das musst du schon mal ab und zu aushalten. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gar keine Freundin gehabt oder sonst irgendwie. Also meine Frau war die erste Frau, da wo ich auch erst richtig Liebe erfahren habe. Ja. Und aber weißt du, ich verstehe eben nicht, wenn man so einen Monat fertig gemacht wird von einer Frau, von einer Person, dass man der dann so nachtrauert. Ja, du hast irgendwo recht. Ich bin irgendwo blöd. Eigentlich, wenn ich jetzt sage, dass ich mich da jetzt noch mal reinsetzen würde und in das Boot setzen würde und sagen würde, komm, wir machen es doch mal, probieren es. Aber ich kenne natürlich jetzt diese ganze Geschichte nicht. Aber ich sag's noch mal, nach dem, was du mir so erzählt hast, was für einen Eindruck ich habe, wage ich mal so die Aussage, lass die Finger von dieser Frau und trainiere dich lieber mal ein bisschen auch alleine sein zu können und suche dir in Ruhe wirklich eine neue Frau, eine neue Partnerin, eine neue Liebe. Und werd dabei nicht zappelig, das kann eben auch lange dauern, das geht manchmal nicht sehr schnell. Ja, ich war ja vorher auch, bevor ich meine Frau damals gelernt, auch alleine gewesen. Mhm. Und ich weiß nicht, entweder mache ich irgendwas verkehrt oder ich bin dann zu blöd dafür, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, für mich hört sich diese Frau nicht gut an, sagen wir es mal so. Mhm. Und somit machen wir jetzt mal Schluss und ich hoffe, dass du für dich den richtigen Weg da findest. Sag mal, könnte ich dann irgendwie auch nochmal mit einem Psychologen von dir? Klar, auf jeden Fall, gerne. Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an, Michael. Gut. Alles Gute, wieder. Danke. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Lars. Ich hoffe, das ist der Lars, der gerade weggebrochen war. Bist du's? Hallo, Lars 29. Ja. Bist du's von gerade? Ja. Ja. Ich bin. Ja, du warst gerade weggebrochen. Guten Tag, Herr Domian. Ja, guten Tag, Herr Lars. Hallo. Ja, du sagst bitte nicht Herr Domian zu mir. Ne, ja, warum denn nicht? Klingt doch auch mal ganz nett. Nee, das macht mich ganz verspannt hier. Da muss ich dich ja auch siezen. Sag mal Jürgen zu mir oder Domian, aber du. Okay? Also ja, Lars. Okay, war ja auch ein kleiner Witz. Okay. War ein kleiner Scherz im Rahmen. Aber jetzt mal ganz kurz, würde mich schon mal interessieren, warum du denn auch mal, ich sag mal so Leute, so über 40, ich finde irgendwie, ich meine, ich bin jetzt 29, aber Leute über 40, die kann man ja auch mal so ein bisschen in der Seerichtung gehen oder so. Natürlich. Nicht, dass du denkst, dass ich alle Leute auf der Straße duze, aber hier in der Sendung hat es sich so eingebürgert, dass wir uns alle duzen und wir fahren ja eigentlich auch ganz gut damit. Ich meine, klar, das ist ja auch ein, 1Live ist ja auch ein Jugendsender. Und so. Ich, genau. Weiß ich. Und wie kämen wir uns vor? Auch, junge Leute an, aber ich denke mir auch mal wieder auf der anderen Seite. Jetzt hören ja auch viele Leute zu und es hören ja auch Leute über 60 Jahre zu. Aber ich habe mich mit den über 60-Jährigen wunderbar geduzt und komme mit den über 60-Jährigen grandios aus, wenn wir uns duzen. Ganz klar, natürlich. Wollten wir uns eigentlich über dieses Thema unterhalten? Anstandshalber finde ich das irgendwie besser. Okay, aber jetzt mal zu meinem Thema. Ja, bitte. So, also mein Thema... Ich interessiere mich für Ortsnetzkennzahlen und zwar für Telefonvorwahlen in Deutschland. Nein. Das ist irgendwie so mein Hobby. Das, du bist so ganz kurioser, stelle ich mir vor. Dass du sitzt in deinem Kämmerlein zu Hause und lernst Telefonvorwahlnummern auswendig. So ganz streberhaft ist es ja auch wieder nicht. Das ist ja schrill. Nein, also nicht ganz so wie im... ich bin auch nicht Telefonist vom Beruf oder so. Ja. Keine Angst, nein. Ich bin im Gesundheitswesenbereich tätig, aber... Darf ich fragen, was du bist? Ja, also ich bin ich bin Masseur mit physiotherapeutischer Anerkennung. Ach so. Und Lymphtherapeut. Was? Ja. Lymphtherapeut? Ja, Lymphdrainage. Ach so, ich habe also, was ich wieder alles verstehe. Ne? Ich habe jetzt Lusttherapeut verstanden. Ja. Nee, das natürlich nicht. Ja. Okay. Lars, okay, das also heißt, du kennst alle Vorwahlen dieser Welt, oder zumindest nein, in Deutschland. Also nein, nicht der Welt, sondern nicht alle, also aber so ziemlich viele in Deutschland. Also ich würde mal. Wie kann ich denn das jetzt testen? Mein Register. Wie kann ich denn das jetzt testen? Habe ich denn hier irgendwo ein Telefon? Bleiben wir mal einen kleinen Moment dran, Lars. Ja. Einen ganz kleinen Moment. Ja? Ah. Ich grüße auf den... Nee, hey, du grüßt dir jetzt gar nicht mehr. Hey, hier bin ich gegrüßt. Ja, ganz kurz. Nein, nichts ganz kurz. Ich habe jetzt gerade mal mein... Ich will nicht gegrüßt, nee. Okay, gut. Nein. Also, ich habe jetzt gerade hier mein Funktelefon geholt. Also, um mal gleich zu sagen, also ich kenne nicht alle Vorwahlen von Deutschland, ja. Aber mein Register reicht so um die über 300. Über 300? Ja. Das ist schon mal eine tolle Sache. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier rumgucken, ob ich jemanden habe... Jetzt muss ich natürlich auch die Vorwahl kennen. Ah, das ist natürlich auch hier ein bisschen schwierig. Ich wette, kannst du... Das ist dein Register, ne? Also dein privates... Ja. Okay, ja. Gut, alles klar. Warte mal. Hoppla, da ist ein Handy in der Nähe, aber... Jetzt kriege ich ja gerade einen Anruf. Das geht natürlich auch... Das ist ein Mobiltelefon. Witzig. Ich habe so viele Kölner, Berliner und Münchner hier drin, das kann ich dich gar nicht... Ja, das ist mir klar, dass du das kannst. Ich suche, was ausgefallen ist, aber die wohnen alle in Großstädten. Hier meine ganzen Freunde und Bekannten und... Sag's einfach, okay? Ja, das ist keine große Kunst. München... 089. Ja, das ist mir zu einfach. Da langweilen wir uns ja alle. Ja. Ich hatte doch auch noch einen hierbei. Wir müssen jetzt mal ein bisschen... Warte mal, was habe ich denn hier... Was ist in Wuppertal zum Beispiel? 0202. 0202, stimmt, das ist richtig, ja. Ja. Dann Gummersbach. 02261. Ja, stimmt. Stimmt in der Tat. Aachen. 0241. Ist auch richtig. Was haben wir denn hier noch? Jetzt höre ich gerade aus der Regie, ich höre das mal auf mit meinem Telefon hier. Ich glaube, irgendwelche Leute, die mich kennen, rufen mir ständig an und haben einen Heidenspaß, dass wir hier gleich pimmeln. Also, Bielefeld. 0521. Das ist auch richtig. Also, ich habe eine Hilfestellung aus der Regie. Vielleicht noch eine, liebe Regie? Ja? Dann Göttingen. Das ist ein guter Vorschlag. Göttingen ist 0551. Gut, also wir merken schon, dass du ein bisschen was drauf hast. Lieber Lars, was treibt denn einen jungen, vitalen Menschen wie dich, 29 Jahre, in Saft und Kraft deines Lebens, dazu, sowas Todlangweiliges zu machen? Sowas auswendig zu lernen? Es ist doch scheißegal, ob man die Nummern auswendig kann oder nicht. Oder? Mich beschäftigen irgendwie Zahlen. Also mich hat auch früher sowas schon beschäftigt. Also früher habe ich mich ja so im jugendlichen Alter, da habe ich mich eigentlich für die ganzen Postansagen interessiert. Also so wie zum Beispiel Küchenrezepte oder wie Fußballtode und so weiter. Ja. Und da habe ich mich also für die Stadt, in der ich aus der ich ursprünglich herkomme, aus Karlsruhe, mich interessiert und habe dann eben das dann gemacht und habe dann habe mich dann eben auch für andere Städte interessiert. Wie sind zum Beispiel, also in Karlsruhe Küchenrezepte, ne? Die 1167, das ist zum Beispiel in allen Städten gleich, die 1167. Nur, da habe ich mich dafür für die Vorwahl interessiert, ne? Aber dann habe ich mich interessiert, was für Postansagen gibt es in München? Was für Postansagen in Hamburg? Natürlich, das liegt ja nahe, dass man sich dann dafür interessiert und die auch vor allen Dingen dann auswendig lernt, die ganzen Nummern. Mhm. War jetzt ein Scherz von mir. Was ist die Lust, warum macht es dir Spaß, so etwas auswendig zu lernen? Weil mich irgendwie Zahlen beschäftigen, vor allem wenn ich dann höre, einen Ort höre, wie zum Beispiel Hiddenhausen. Hiddenhausen, ja. Kennt keiner, aber das ist bei, das ist oben bei, ich habe eine gute Deutschlandkenntnis, das ist bei Bielefeld, genauer gesagt bei, ist ja egal. 221, okay, das ist also, Also du Herford, findest, Herford, ne? Du okay. findest es spannend, dann und diese... Und ich finde es spannend, wenn ich einen Ort höre, danach zu gucken. Ich habe hab ja auch ein Register dafür. Und so und hab dann guckt danach und so, ah ja, das ist also in dem Bereich. Ne? Also bist, bist schon ein kurioser Vogel. Aber ich interessiere mich nicht für die für die Postleitzahlen, weil die haben sich ja auch seit den seit 1.7.93 ja auch geändert. Kann ich verstehen, würde ich auch nicht auswendig sagen. Nein, nein, nein, das ist ja ein Wahnsinn. Das ist natürlich. Interessierst du dich denn auch für Frauen? Ja, natürlich sehr. Sehr. Ja, bleib für Nummerngirl, sagt mein Mitarbeiter, der Roland, im Hintergrund. Nein. Bleibt denn auch noch Zeit für die Frauen? Ja, natürlich. Ja. Also, hast du eine Freundin? Hast du eine Freundin im Moment? Ich hatte mal eine Freundin gehabt. Ja. Gut, die die habe ich nun auch nicht mehr, auch weil sie auch sehr schwer krank ist und so. Ja. Auf den indirekten Bringen grüße ich auch Sie. Kannst es ja nicht sein lassen. Aber gab es denn in deinem Leben bisher erst eine Frau, eine Freundin? Also es gab eine richtige Freundin, aber ich hatte vorher schon mal zur Kindergartenzeit mal eine gehabt. Genau, hatte ich auch übrigens, zur Kindergartenzeit. Meine hieß Andrea damals. Nee, meine hieß Silke damals. Und ach, Silke, süß. Mit der war ich, also ja, meine letzte hieß auch Andrea. Lars, jetzt muss ich was ganz Indiskretes fragen. Mir liegt es einfach so auf der Zunge. Das ist ja, in dieser Sendung wird man auch sowas gefragt. Ja. Ich darf das, ne? Ja. Und wenn du sagst, das möchte ich nicht beantworten, dann sage ich, okay. Dann sage ich das auch, ja. Ne? Also es klingt alles doch ein bisschen skurril. Da ist der Lars, der ganz viele Telefonnummern auswendig lernt. Wie viel Zeit, noch eine Zwischenfrage vorher, wie viel Zeit beansprucht denn dieses Hobby? Wie viel Zeit, also du meinst, wie lange ich das schon mache, oder wie? Ja, nee, kann ich mir das so vorstellen, du kommst vom Massieren abends nach Hause, isst dein Bütterchen und setzt dich dann an den, irgendwo an den Schreibtisch und lernst die Zahlen auswendig. Nein, so ist es also nicht, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich habe auch zum Beispiel, also ich wohne im bayerischen Raum und mittlerweile, und ich habe also auch schon im, wenn ich jetzt mal im Radio mal einen Ort höre und weiß den Ort, weiß ich also nicht, wie er mit was für einem Vorwahl der hat, dann schaust du eben nach, wie zum Beispiel Dinkelsbühl oder so, ja, oder ja. Irgendwie. Ne? Also du antwortest ein bisschen ausschweifend. Ich wollte eigentlich wissen, wie viel Zeit du immer dafür in Anspruch nimmst. Also wie viel Zeit? Ich, also das ist schwer zu sagen. Also, aber viel Zeit. Ja, na gut. Ja, natürlich. So. Also streckt sich auch so ein bisschen. Also ich würde mal, ja. Es ist schon ein bisschen. Ne? Es ist schon viel Zeit, gut. Ja. So, jetzt aber zu meiner indiskreten Frage. Ja. Ich habe ja gerade jetzt das Thema Frauen gestreift und möchte jetzt auch so ein bisschen das Thema Sexualität streifen. Was hat denn Sexualität bitte schon mit Vorwendung? Nein, ja genau. Das ist ja gar das, was mich hier auch gerade so schutzig macht. Wie viel Mal hast du mit einer Frau schon geschlafen? Wie oft? Ja. Noch gar nicht. Ach. Also noch gar nicht so richtig, okay. Ich hatte es doch im Blut. Ich hatte es doch im Blut. Ich habe... Nein, aber ich habe auch immer schon den Touch dazu oder so. Ne? Zum Beispiel habe ich früher auch schon mal zu meiner Ausbildungszeit in da war mal eine Fete und da hat einer mal eine Lola geschenkt bekommen. Und zwar das ist eine Sexpuppe. Ja, so zum Aufblasen. Ja, genau. So sag bloß. Die haben mal Lola genannt. Und hast du die auch mit nach Hause genommen? Die habe ich mal ausgeliehen und habe auch ein Gummi drüber gesteckt. Über meinen Dödel und hab dann eben mal ein bisschen die abgefickt. Also mit, oh, das darf man nicht sagen. Ja, okay, gut. Nee, also, das, mal probiert, aber da war ich noch so ein bisschen, okay. Auch so ein bisschen an einem Tee, ne? Okay. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Im Rausch hat das nicht so geklappt. Also ich würde es auch nicht mit so einer Gummilola beginnen. Ja, okay, aber. Vielleicht wäre es ganz gut. Ich vertrete dir mal so eine These, ne? Wenn du dich vielleicht ein bisschen mehr um die Frauen und um die Liebe kümmern würdest, würdest du den Spaß am Auswendiglernen von Vorwahlnummern verlieren. Frauen sind viel spannender als Vorwahlnummern, sage ich dir. Da hast du recht. Da hast du allerdings recht. Ne? Stimmt, ja. Könnte man vielleicht ein bisschen nachdenken. Aber jetzt habe ich mal eine Gegenfrage an dich. Ich meine, du lernst keine Vorwahl. Nee. Aber weißt du zufällig die Vorwahl 02181? 02881? Nee. Nein, 02181. Nee, weiß ich nicht. Na. Oh, schade. Naja, okay. Warum? Naja, du sagst schnell, was ist das für eine Nummer? Ich weiß es nicht. Ach, du weißt es auch nicht? Aber 02191 ist Fremdschall, das weiß ich. Ach, du wolltest jetzt wirklich was rauskriegen? Ja, es hätte ja sein können, dass es zufällig war. Nee, weiß ich leider nicht. Okay, gut. Die Sendung geht zu Ende. Ich hör's, ja. Ich wünsche dir alles Gute und wünsche dir von Herzen eine Frau bald. Gut, okay. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ja, das war Lars. 29 Jahre alt. In der Technik war Anne Buchholz und morgen heißt unser Thema: In diesen Menschen habe ich mich getäuscht. In diesen Menschen habe ich mich verdammt getäuscht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen und auch dann schon anrufen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Ciao.